On the Decks. Ken Hayakawa. Schönbrunner Perlen, Wien. Thank you. 4 Unlimited. 24 Stunden DJs only. On the Decks. Ken Hayakawa. Schönbrunner Perlen, Wien. Hier mit CA-Tech gemeinsam in The Mix. Und ihr findet natürlich alle Informationen und auch Videomaterial, Livestream aus dem Studio über unsere Website. FM4ORF.at. So schaut's aus. Schön, dass ihr mit dran seid. Und es geht noch weiter bis 6 in der Früh mit dem FM4 Unlimited DJ und Club Special. We'll be right back. 4 Unlimited. Tag der DJs und Clubs. CATAC und Ken Hayakawa hier bei uns im Studio zu Gast. Schönbrunner Perlen represent. Und jetzt als letzte Nummer dann gleich noch, habt ihr was ganz Besonderes am Start, ne? Ja, jetzt end gerade die vorletzte. Das war mein Beitrag zur letzten Schönbrunner Perlen Compilation. Das ist Arctic Sunrise. Und als nächstes, wenn sich's noch ausgeht, würde ich dann meinen nächsten Beitrag zur nächsten Schönbrunner Perlen Compilation spielen. Und wann kommt die? Das muss der Ken beantworten. Ja, richtig. Deswegen ist ja auch da. Ne? Ist noch nicht ganz fix. Wir warten auf ein paar Beiträge noch. Und sobald wir die haben, wird das Release festgesetzt. Aber ich schätze mal Dezember. Mhm. Also das heißt, es wird ein winterliches Cover werden, weil du machst ja diese Covers auch immer selber, ne? Genau, es wird sehr weihnachtlich werden. Auch interessant, du hast ja irgendwie gesagt, auch mal, dass du immer wichtig findest, dass die Dinge relativ schnell released werden, nachdem sie produziert werden, oder? Genau, ich versuche immer das aktuelle Gefühl von den Produktionen musikalisch mit dem Cover zu verbinden. Das ist immer jahreszeitmäßig sehr, sehr nah am Entstehungsdatum ist. Mhm. Ja, das kann ich bestätigen. Sobald man dem Ken was vorspielt, will er es eine Woche später schon releasen. Ausgezeichnet. Das heißt, dranbleiben lohnt sich bei euch immer. Da geht es schnell dahin. Und wo findet man am besten die Infos? Wo wird es als erstes gepostet, geshared, die Info, die News? Breaking News. Auf der Website schönbrunnerperlen.com oder auf Facebook. Okay, sehr gut. Ja, schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr da seid und schönen Abend noch und genau. Danke, ebenso. We'll be right back. Das war eine ganz frische neue Schönbrunner Perle. On the Decks. Ken Hayakawa. Schönbrunner Perlen, Wien. Und C-A-Tag, auch eben Produzent dieses letzten Stückes von den beiden. Ja, es ist heute eben FM4 Unlimited Spezial hier, der Tag der DJs und Clubs. Wir bringen den Club zu euch nach Hause oder wo auch immer ihr gerade unterwegs seid, vielleicht auch im Auto oder spazierenderweise, alles möglich, nur halt eben im Club geht gerade nicht. Ihr könnt euch, falls ihr jetzt erst reingeschalten habt, von dem ganzen Tag ein Bild machen und natürlich auch alles nachhören. Es ging nämlich heute früh schon um 6.30 Uhr oder 6 Uhr eigentlich los. Wir hatten Spinelli und Testa zum Beispiel, wir hatten Roman Rauch, wir hatten DJ Hicks und Rumi von Byrus, wir hatten Bad and Bougie, wir hatten viele, viele mehr, Sun People, Philippa und Zwonko und ja, wir waren in Graz, wir waren in Innsbruck, wir gehen zurück nach Innsbruck. Also wir haben versucht, österreichweit doch möglichst viel auch abzudecken und abzuholen. Und wie gesagt, alle Informationen dazu und dann auch die gesammelten Werke der Tracklists, die könnt ihr finden über unsere Website fm4orf.at.